Morning, morning and another happy good morning. Guten Morgen und einen weiteren fröhlichen guten Morgen. So I hope I made clear to you. Ich hoffe, ich habe dir klar gemacht, that we live in a terrible hypocritical contradiction. Dass wir in einem schrecklichen heuchlerischen Widerspruch leben. If we eat the bread and dishonor any member of the body of Christ. Wenn wir das Brot essen und ein beliebiges Glied des Leibes Christi nicht ehren. The moment we do that, we dishonor Christ himself who has given his body for us. Wenn wir das tun, entehren wir Christus selbst, der seinen Leib für uns hingegeben hat. I hope you understand. Ich hoffe, du verstehst. It is a total contradiction. Dass es ein totaler Widerspruch ist. To take the wine in a service. Den Wein in einem Gottesdienst zu nehmen. And say, Jesus, I thank you for my covenant. Und zu sagen, Jesus, ich danke dir für meinen Bund. And think the covenant has been made between me and him. Und zu denken, dass der Bund zwischen dir und ihm geschlossen worden ist. No, the covenant has been made between God and Jesus. Nein, der Bund ist zwischen Gott und Jesus geschlossen worden. And we have come into Christ, therefore we are part of this covenant. Da wir in Christus eingetreten sind, sind wir Teil dieses Bundes. So, if you dishonor any Christian, even they hurt you and wounded you and mistreated you. Wenn du einen beliebigen Christen respektlos behandelst, nicht erst, selbst wenn er dich verletzt und falsch behandelt hat, and you drink the wine, und wenn du den Wein trinkst, you're doing this. Machst du damit Folgendes. You saying, Jesus, I'm drinking the wine to remember your death, but by the way, I'm dishonoring you right now. Du sagst, Jesus, ich trinke den Wein, um mich an deinen Tod zu erinnern, aber nebenbei entehre ich dich jetzt gerade. No wonder, Paul said, I cannot praise you in this. Kein Wunder, dass Paulus sagt, ich kann euch nicht loben. So we need to change the way we live with one another. Wir müssen die Art und Weise ändern, wie wir miteinander leben. And also the way we see the Holy Communion. Und auch die Art und Weise, wie wir das heilige Abendmahl sehen. Verse 26. Vers 26. Whenever you eat this bread and drink this cup, jedes Mal, wenn ihr dieses Brot esst und aus diesem Kelch trinkt, you are retelling the story, proclaiming our Lord's death until he comes. Erzählt ihr die Geschichte weiter und verkündet den Tod unseres Herrn, bis er kommt. Now remember that. Denke daran. Every time we celebrate communion, jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern, with the very action, we are retelling what Jesus did for us. Erzählen wir mit genau dieser Handlung nach, was Jesus für uns getan hat. How can you retell the story and at the same time despising the people for whom he died? Wie kann man die Geschichte weitererzählen und gleichzeitig die Menschen verachten, für die er gestorben ist? You can't do that. Das darf man nicht tun. That's why Paul continues and says these words. Deshalb fährt Paulus fort und sagt folgende Worte. For this reason. Aus diesem Grund. For which reason? Aus welchem Grund? That we are retelling the very story of the crucifixion. Weil wir die Geschichte der Kreuzigung nacherzählen. For this reason, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in the wrong spirit. Aus diesem Grund macht sich jeder, der das Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn in falscher Gesinnung trinkt, will be guilty of dishonoring the body and the blood of the Lord. Schuldig, den Leib und das Blut des Herrn zu entehren. How have we ignored a statement that is so clear in the Bible? Wie konnten wir eine Aussage ignorieren, die in der Bibel so eindeutig ist? Look at the context. Schau dir den Kontext an. The context, he's never talking about dishonoring the physical body of Jesus that died on that cross from today, 2000 years ago. Im Kontext spricht er nie davon, den physischen Leib Jesu zu entehren, der heute vor ungefähr 2000 Jahren am Kreuz gestorben ist. Paul is clearly saying, Jesus and his body and the church, it's one and the same thing. Paulus sagt ganz klar, dass Jesus, sein Leib und die Gemeinde ein und dasselbe sind. For this reason, if you drink the cup of the Lord with the wrong spirit. Deshalb, wenn du den Kelch des Herrn mit der falschen Gesinnung trinkst. What was the wrong spirit? Was war die falsche Gesinnung? How did he even start the whole subject? How did he start it? Wie kam er überhaupt auf dieses Thema? Wie hat er es angefangen? He started it by they did not come together to honor the people. Er fing damit an, dass sie zusammenkamen, aber die Menschen nicht ehrten. There was never another story to start with. Eine andere Geschichte hat es nie gegeben. See, most Christians thought this is all about drinking the bread and drinking the wine, but it's not. Die meisten Christen denken, es ginge nur darum, das Brot zu essen und den Wein zu trinken, aber das stimmt nicht. It's by acting in one way when we drink the bread and the wine and acting in another way towards our brothers and sisters. Es geht darum, dass wir uns auf eine bestimmte Weise verhalten, wenn wir das Brot essen und den Wein trinken, und auf eine andere Weise gegenüber unseren Brüdern und Schwestern. So we think we honor Jesus when we take the blood and the wine and say thank you for your covenant. Wir denken, wir ehren Jesus, wenn wir das Brot und den Wein nehmen und sagen, danke für deinen neuen Bund. Think we honor him, but in reality we're dishonoring if we don't honor our brothers. Wir denken, dass wir Jesus ehren, aber in Wirklichkeit ehren wir ihn nicht, wenn wir unsere Brüder nicht ehren. So Paul is giving us a very serious warning. Paulus warnt uns sehr eindringlich. So now look what he says in verse 28. Schau, was in Vers 28 sagt. So let each individual first evaluate his own attitude. Ein jeder prüfe also zuerst seine eigene Haltung. And then eat the bread and drink the cup. Und esse erst dann das Brot und trinke aus dem Kelch. I grew up in a church denomination that I think was quite religious. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, die meiner Meinung nach ziemlich religiös war. And that was, it's not a critical statement, it's just how it was. They didn't understand things. Das ist keine kritisierende Aussage. Es war so. Sie haben die Dinge damals nicht verstanden. And they used this very one verse out of the context. Sie haben genau diesen aus dem Zusammenhang gerissenen Vers verwendet. They said nobody's allowed to eat the bread and the wine unless they first evaluate. Sie sagten, niemand darf das Brot essen und den Wein trinken, wenn sie vorher nicht geprüft, beurteilt wurden. But you see, here Paul says you have to evaluate yourself. Doch Paulus sagt hier, ihr müsst euch selbst prüfen. I've seen in the churches that the leaders evaluated the people. Ich habe in den Gemeinden erlebt, dass die Leiter die Leute beurteilt haben. And the leader said, sorry, you can't take communion because you smoke. Die Leiter sagten dann, tut uns leid, du kannst nicht zum Abendmahl gehen, weil du rauchst. I remember there was a man who wanted to be baptized because he really accepted Jesus. Ich erinnere mich an einen Mann, der sich taufen lassen wollte, weil er Jesus wirklich angenommen hatte. But they would not baptize him because he smoked. Sie haben ihn aber nicht getauft, weil er rauchte. And when it came to communion, he was forbidden to take the bread and the wine because he wasn't baptized. Als es dann zum Abendmahl kam, wurde ihm verboten, das Brot und den Wein zu nehmen, weil er nicht getauft war. And they used this very verse for it. Sie benutzten genau diesen Vers dafür. Obviously they didn't understand the whole context. Offensichtlich haben sie den ganzen Zusammenhang nicht verstanden. Tomorrow we will talk, what does it mean to evaluate your own attitude? Morgen sprechen wir darüber, was es bedeutet, seine eigene Haltung zu beurteilen. See you guys tomorrow. Bis morgen.